es war ein Treten in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Dieses hohe priesterliche Gebet, da sehen wir Jesus als Beter. Und er ist uns ein Vorbild im Gebet. Und noch einmal, er war Gottes Sohn. Billy Graham hat einmal gesagt, kein Mensch kann so leben, wie Jesus gelebt hat, weil keiner so geboren wurde, wie er geboren wurde. Verständlicherweise, keiner kann so vollkommen leben wie Jesus, weil er ohne Sünde geboren wurde. Wurde nicht gezeugt, er kam direkt taufrisch vom Himmel. Maria hat nur das Material geliefert, sonst nichts. Er war der zweite wahre Mensch. Wir können nie so leben, aber wenn Jesus Christus trotz seiner absoluten Vollkommenheit so viel Zeit im Gebet verbrachte und einen solchen Wert auf Gebet gelegt hat, wie viel mehr sollten wir Wert auf Gebet legen, liebe Schwestern und Brüder? Und wenn Sie das mit hineinnehmen in Ihr Leben heute Abend, wenn Sie das mit hineinnehmen in Ihre Gemeinde, ich glaube, dann könnten wir ein Feuer anzünden, wie Jesus gesagt hat. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennt? Es gibt keine Erweckung in der Kirchengeschichte, die abseits vom Gebet geschehen ist. Jede Erweckung in der Kirche, können Sie nachlesen, wo Sie wollen, war eine Gebetserweckung, ging immer von Gebet aus. Auch die methodistische Erweckungsbewegung mit John Wesley war eindeutig eine Gebetserweckung. Noch heute kann man in London sein Haus sehen. Er hatte hinter seinem Schlafzimmer ein kleines, ganz kleines, enges Räumchen gebaut mit einem Kniekissen. Und dort hat er jeden Morgen um 4 Uhr schon gekniet, Wesley, um 2 Stunden zu beten. Man hat damals diesen kleinen Raum The Power Room of Methodism genannt, den Kraftraum des Methodismus, wo Wesley jeden Morgen schon um 4 im Gebet zubrachte. Und das ist eigentlich immer so. Gebet ist eine Voraussetzung für Erweckung. Und wenn Sie noch einen Zeugen in der Bibel suchen, neben Paulus, dann würde ich, neben Jesus, dann würde ich natürlich Paulus sagen. Denn Paulus war ein Mann, der gesagt hat, folget mir nach, wie ich Christus nachfolge. Interessant, ne? Also so wie Jesus ein ganz besonderer Beter war, so war auch Paulus ein ganz besonderer Beter. Von Paulus stammt das Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, am Ende der geistigen Waffenrüstung, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dabei mit aller Beharrlichkeit. Er hat andere aufgefordert, alle Zeit zu beten. Das setzt voraus, dass er selber in einem ständigen Umgang mit seinem Herrn war. Wenn Sie die Briefe durchlesen, merken Sie das, Römer 1, 9 und 10, Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Ich habe 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 3 noch nicht zitiert. Ich danke Gott, dem ich diene, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Paulus betet für Timotheus. Nun könnte ich eine ganze Menge Bibeltexte noch anfügen von Paulus bis hin zu eben den Aussagen, betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Bleibt dran am Gebet. Lass den heißen Draht nicht kühl werden. Lass die Verbindung nach oben nicht abbrechen, sondern betet ohne Unterlass. Auch die Urgemeinde, und ich gehe einen weiteren Sprung voran, auch die Urgemeinde war ja eine Gemeinde, die um die Bedeutung des Gebetes wusste. Akta 4, ich habe das hier ausgelegt, Apostelgeschichte Kapitel 4 ist hier ausgelegt. Diese erste uns berichtete Gebetsgemeinschaft. Der Ausgangspunkt dieser Gebetsgemeinschaft war ja ein ganz großes Problem, was die Gemeinde damals stark beschäftigte. Johannes und Petrus waren gefangen genommen worden. Verhör bei Flutlicht, würden wir heute sagen. Und schließlich wurde ihnen gesagt, dass sie nicht mehr predigen sollten in dem Namen Jesus. Also sie hätten jederzeit Amos auslegen können. Und sie hätten jederzeit den ganzen Jeremia predigen können, von früh bis Abend. Da hätte man nichts dagegen gehabt. Nur der Name Jesus durfte nicht genannt werden. Also viele Pfarrer und Pastoren wären damals überhaupt nicht verhört worden. Weil bei ihnen der Name Jesus sowieso beinahe kaum vorkommt. Ich habe neulich eine Pfarrerin aus Stuttgart gehört, die hat nach einer Predigt im Rundfunk, einer halben Weihnachtspredigt, so ganz am Schluss beinahe entschuldigend noch von dem Mann aus Nazareth gesprochen. Das war das einzige Mal, dass ich überhaupt, Jesus hat gar nicht, überhaupt nicht genannt. Also viele Pfarrer wären da gar nicht dran gekommen dort. Und die Gemeinde aber wusste sofort, dass hier alles auf dem Spiel steht, wenn wir den Namen Jesus nicht aussprechen dürfen. Und so haben sie diese erste Gebetsgemeinschaft anberaumt, also kein Protestmarsch oder Unterschriftensammlung, auf solche Sachen kommen wir heute, weil wir nicht mehr beten. Sie haben aber damals sich zum Gebet versammelt und sie haben gebetet. Nein, das waren keine 3 Minuten Gebet, sicher der Text ist genau 3 Minuten, ich habe das mal abgecheckt. Aber das, was da geschrieben steht, ist ja nur ein telegrammstilartiger Exzerpt aus einer langen Gebetszeit, die die Gemeinde vor Gott verbrachte. Und die Bibel berichtet, was dabei geschah. Die Städte erbebte, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Oder denken Sie an die zweite Gefangennahme des Petrus, Apostelgeschichte 12. Die Bibel lesen wir so, wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete, nicht die Gemeinde protestierte, die Gemeinde betete. Wie betete sie? Ohne Aufhören, für ihn zu Gott. Und wer sich in der Geschichte auskennt, weiß, dass sie 6 Tage, Tag und Nacht gebetet haben. Von der Gefangennahme bis zu dem in frühen Morgen, als er befreit wurde durch einen Engel, sind genau 6 Tage. Sie haben 6 Tage Tag und Nacht im Gebet zugebracht, ohne Aufhören für ihn zu Gott. Das sind schon ganz gewaltige Dinge, die uns hier in der Bibel berichtet werden. Und ich möchte Ihnen am Schluss, weil Gebet ja Priorität hat, noch 7 Dinge nennen, die Sie ganz kurz aufschreiben dürfen, so 7 Tipps. Erstens, beten Sie überall und immer zuerst. Beten Sie vor jedem Gespräch, vor jeder Tätigkeit, vor allen Entscheidungen. Haben Sie eigentlich hier in Ihrem Zimmer schon gebetet? War das das Erste? Oder haben Sie zuerst Ihren Koffer ausgeräumt? Da merken Sie schon, wie eigentlich unsere Stellung ist. Ja? Es ist für mich das Allererste, wenn ich irgendwo hinkomme. Das Erste ist Gebet. Und das Erste ist, ich suche mir einen Raum, wo ich am Morgen um 5 beten kann, nach Möglichkeit einen langen Raum, wo ich hin und her laufen kann, weil ich im Gebet gerne laufe. Ich suche mir zuerst einen Gebetsraum. Das Zimmer, wo ich schlafe, ist mir nicht wichtig. Das kann so eng sein wie ein kleines Kämmerchen. Aber der Raum zum Gebet, das ist für mich das Wichtigste. Zweitens, bauen Sie dort, wo Sie mehrere Tage verbringen. Oder mehrere Wochen oder Jahre, also an dem Ort, an dem Sie sind. Ob das nun Urlaubsort ist oder zu Hause. Bauen Sie einen Gebetsaltar. Ich denke hier an Abraham. Das heißt, bauen Sie dort, wo Sie sind, einen Altar. Gebet muss gebaut werden. Das wächst nicht so schnell. wie ein Altar, da müssen die Steine hergetragen werden, aufgeschichtet werden. Bauen Sie einen solchen Altar, das heißt, beten Sie an ganz bestimmten Orten intensiv, ganz intensiv. Ich habe das schon als junger Pastor getan, mit 25, 26 Jahren. Ich kann Ihnen heute noch die Stellen sagen, wo ich in Oberfranken betete, die Waldlichtungen, wenn ich von einer Gemeinde zur anderen fuhr mit meinem Fahrrad, dann lehnte ich immer das Fahrrad an einen ganz bestimmten Baum. Ich ging in eine Waldlichtung, dort kniete ich mich nieder und dort betete ich vor jedem Dienst für den Ort, in den ich hineinfahre. Ich habe dort Altäre gebaut, immer am Anfang des Ortes. Heute mache ich das bei Evangelisationen so, dass ich immer am Ortsschild halte mit dem Auto. Und dann steige ich aus und dann bete ich für diesen Ort. Und wenn wir evangelisieren mit einem Team, dann ist das immer das Erste, dass wir an allen Einfallstraßen des Ortes einen Gebetsaltar bauen. Überall. Wenn es 6 Straßen sind, dann fahren wir überall hin. Und dort steigen wir aus dem Auto aus, bilden einen Kreis und beten zu Gott. Und da bauen wir um diesen Ort herum Altäre des Gebetes. Lernen Sie Ihre Umgebung im Gebet kennen. Es ist ganz wichtig, dass Sie Ihren Ort im Gebet kennenlernen. Gut, man kann Vorgärten bewundern und Häuser und Schaufenster und alles Mögliche. Aber das ist für einen Christen völlig unwichtig. Ein Christ sollte einen Ort im Gebet kennenlernen. Das heißt, wenn wir beten durch einen Ort gehen, da bekommen wir ein Gespür. Wir bekommen ein Gespür für einen Ort, für das geistliche Klima eines Ortes. Wir spüren etwas von den Mächten, die an diesem Ort ihr Unwesen treiben oder vielleicht auch von dem Positiven, das in diesem Ort da ist. Man spürt das, wenn man betend durch den Ort geht. Ich habe mir das angewöhnt, durch den Ort, wo wir jetzt wohnen, immer beten zu gehen. Wenn ich Brötchen kaufe, wie gestern früh, ich gehe betend zum Bäcker und beten wieder zurück. Ich habe auch natürlich keine Augen zu und ich laufe auch nicht so durch die Gegend. Ja. Die Leute sollen nicht denken, ich habe Blumenkohl im Kopf. Ich bin ganz normal, völlig normal. Aber ich bete in meinem Herzen, wenn ich durch einen Ort hindurchgehe. Nehmen Sie Ihre Umgebung im Gebet ein. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass Sie Ihre Umgebung im Gebet einnehmen. Wir erleben das immer bei Freigottesdiensten, wenn wir evangelisieren. Der erste Freigottesdienst irgendwo auf einer Fußgängerzone ist immer eine totale Pleite. Es ist so, als seien wir der Fremdkörper Nummer 1, als würden wir überhaupt nicht dahin passen. Das ist, wenn man den zweiten Tag dort ist und vorher eine halbe Stunde gebetet hat, hat man schon einen ganz anderen Eindruck. Und am vierten Tag ist es so, dass wir absolut die Herren auf der Fußgängerzone sind. Alle anderen sind die Outsider. Das heißt, es wendet sich alles. Wir haben Vollmacht, wir haben Freiheit. Wir haben ganz große Freude zu predigen, auf Menschen zuzugehen und sie direkt zu fragen, gehört ihr Leben eigentlich schon Jesus? Wir haben Vollmacht und Freude, mit Menschen auf der Straße zu beten. Manche kippen da beinahe um. Ja? Aber wir beten mit ihnen auf der Straße. Und dabei erleben wir oft Wunder, wenn wir die Augen wieder aufmachen, dass wir sehen, der andere hat plötzlich Tränen in den Augen. Jetzt beginnt erst das Gespräch. Nehmen Sie Ihre Umgebung im Gebet ein. Fünftens, setzen Sie einen Gebetsbrand in Gang. Das heißt, stecken Sie andere an durch Ihr Beten. Nicht durch Ihr salbungsvolles Gebet, sondern durch Ihr ganz natürliches, klares, fröhliches, mutiges Reden mit Gott. Stecken Sie andere an. Stecken Sie also einen Gebetsbrand in Gang. Wenn Sie in einer Gemeinde sind, dann sollte es Ihr Ziel sein, diese Gemeinde soll eine betende Gemeinde werden. Wir werden den Tag nochmal drüber sprechen, wie wir das hinkriegen. Also ich meine jetzt in der Kraft seiner Liebe. Das Sechste, was ich Ihnen empfehlen möchte, ist, beten Sie nicht für Kraut und Rüben, sondern führen Sie ein Gebetstagebuch. Das heißt, lassen Sie sich von Gott auch ganz bestimmte Gebetsaufträge schenken und dann diese Aufträge, da beißen Sie sich fest. Beißen Sie sich fest an diesen Aufträgen. Halten Sie durch. Bedrängen Sie Gott. Bedrängen Sie Gott. Ich möchte Ihnen am Schluss eine wunderbare Erfahrung berichten aus meinem Leben. Ich hoffe, dass die Kassette nicht zu weit herumgereicht wird. Bitte? Bin ich nicht ganz sicher jetzt, wo wir sind. Nummer 7 fehlt noch, meinen Sie? Ja, alles Gute ist natürlich 7, das stimmt. 7 ist die Vollzahl, aber das lassen wir jetzt mal weg. Ich möchte Ihnen gerne noch eine Geschichte erzählen. Vor 2,5 Jahren kam ein junger Mann in die Seelsorge. Er erzählte, dass er 2 Gesichter habe. Ein Sonntags- und Alltagsgesicht. Am Sonntag dirigierte er den Chor, am Freitag war er in Diskotheken, besoff sich und ging mit Mädchen ins Bett. Das waren seine 2 Gesichter. Natürlich war er kein Christ. Und er hat das ausgedrückt, er hat das auch als Last empfunden. Und er hat dann gesagt, ich fühle mich in beiden Welten wohl. Und ich weiß nicht, wie ich da rauskam. Ich hatte den Eindruck, dass Gott an diesem späten Abend an seinem Herzen arbeitete. Als Seelsorger bekommt man immer ein Gespür für die Stunde Gottes. Aber er war nicht bereit, eine klare Sache an diesem Abend zu machen. Wir haben uns verabschiedet und ich habe ihm gesagt, du kannst anrufen, wann du willst. Ich bin immer für dich da, auch nachts. Ich habe viele Monate nichts mehr gehört von ihm. Bei einem Weihnachtsgottesdienst treffe ich ihn wieder. Ich habe aber täglich für ihn gebetet, muss ich ganz offen sagen. Gott hatte ihn mir aufs Herz gelegt. Ich habe täglich für ihn gebetet. An einem Weihnachtsgottesdienst treffe ich ihn wieder. Es war sofort ein Kontakt da, weil Fürbitte baut einen Kontakt. Da braucht man nicht lange Anlaufzeit. Und ich habe nur einen Satz zu ihm gesagt. Ich bin immer noch zum Gespräch bereit, auch nachts. So habe ich ihn verabschiedet. Keinen Satz mehr. Und einen Monat später hatte dieses Gebet eine erschütternde und doch wunderbare Wirkung. Er kam in der Tat nachts. Er war total zerbrochen. Er war mit einer Pankerin ins Bett gegangen und die erwartete ein Kind. Und sein ganzes Leben war versaut. So sah er es. Er wollte sie nie heiraten. Und wenn das die Großmutter erfährt, und wenn das der Jugendkreis erfährt, und sie wollte das Kind nicht, dass es abgenommen wird, dass es abgetrieben wird. Und in dieser Nacht bekehrte er sich zu Jesus Christus. Meine Freunde, Gebet kann auch eine solche Wirkung haben, dass Menschen zerbrochen werden. Und ich habe gelegentlich Menschen gewarnt, wenn sie gesagt haben, beten Sie für mich. Ich habe gelegentlich gesagt, meinen Sie das ernst? Könnte sein, dass Sie nächstes Jahr nach Indien gehen müssen, in die Mission, wenn ich für Sie bete. Also Gebet hat starke Wirkung, wenn wir es ernst meinen. Nun, der junge Mann hat sich also bekehrt. Es hat viele Gespräche gebraucht. Wir hatten den Eindruck, er sollte zu diesem Mädchen Ja sagen und heiraten, obwohl sie nicht Christ ist. Aber ich habe ihm versprochen, für dieses Mädchen zu beten, Julia mit Namen. Und ich habe so intensiv, wie ich für ihn betete, auch für Julia gebetet. Dann mussten wir seltsamerweise ausziehen und kamen genau an den Ort hin, wo dieses junge Ehepaar wohnt. Das war eine erste seltsame Führung. Und dann passierte weiter etwas. In diesem Haus wohnte oben ein Ehepaar, wo wir jetzt wohnen, ein Ehepaar mittleren Alters, die freuten sich wahnsinnig, dass wir bei ihnen einzogen. Sie waren Fan von mir. Sie freuten sich also wahnsinnig, dass wir einzogen. Und dann geschah das Eigenartige, die zogen nach einem Jahr aus. Aber nicht wegen uns. Und genau in die Wohnung zog das junge Ehepaar ein, für das wir beteten. Dieses Mädchen, diese junge Frau, die jetzt das dritte Kind hat, die zog in diese Wohnung. Und ich konnte ständig nach oben beten, ganz, ganz eng, nach oben, für sie. Und vor 3 Wochen, da geschah es. Wir sind uns auf dem Hausflur begegnet und sie sagte, kann ich ein Gespräch mit Ihnen haben? Ich sagte, aber natürlich. Und bei diesem Gespräch, das einen Tag später stattfand, hat sie sich bekehrt. Ich wusste genau, dass sie kommen würde. Ich habe dieses Beispiel vor einem Jahr schon öffentlich erzählt. Und ich habe öffentlich gesagt, ich weiß, wenn diese Frau sich bekehrt, erstens, sie wird sich bekehren und sie wird zu mir kommen. Ich habe das öffentlich gesagt. Und dann das Letzte, vor ungefähr 2 Wochen, das war vor 3 oder 4 Wochen, vor 2 Wochen haben sie ein Haus geerbt und ziehen aus. Ja, sie brauchen nicht mehr drin sein. Ist da geschehen. Ja, so führt Gott. So führt Gott. Und das meine ich mit dem intensiven Gebet. Gebetstagebuch, das heißt dranbleiben, die Ereignisse einschreiben, beobachten, weiterbeten, sich immer führen lassen von Gott, was ist jetzt dran? Und zielgerichtet beten und nicht nachlassen, wie es Paulus schreibt. Das ist die Aufgabe der Beter. Und sie werden gemerkt haben, was ich heute Abend gesagt habe, war kein wohldurchdachter Vortrag in dem Sinn mit erstens, zweitens, drittens und 6 Unterpunkte und so, sondern sie werden gemerkt haben, es war eigentlich ein Bericht. Ein Bericht über meine Erfahrungen im Blick auf Gebet. Und es war eine Deutung des Themas, dass der Stellenwert des Gebetes, der Stellenwert des Gebetes muss in unserem Leben, wenn wir ein Segen sein wollen, ganz oben sein. Ganz, ganz oben. Der Stellenwert des Gebetes. Amen. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus Christus, nur dein Geist kann unsere Herzen berühren. Es sind nicht Worte, sondern Wirkung. Und Herr, sprich du selber uns immer wieder an, sodass diese Tage für uns zu ganz entscheidenden Tagen unseres Christseins werden. Dass diese Tage zu einem ganz neuen Einstieg werden in ein Leben der Vollmacht und der tiefgreifenden Freude. In einem Leben des Sieges, wo wir die Quelle entdeckt haben, an der wir trinken können, die uns ständig erfrischt, wo wir die Kraft entdecken, die uns zu Übersiegern macht, wie die Bibel es sagt, vor Menschen, die nie wieder vor einem Problem kapitulieren müssen, weil sie dich kennen und weil sie um den Weg wissen, der dein Herz erreicht. Amen. Ja, wir singen da noch was, aber ich möchte ganz kurz, der Büchertisch ist von hier, das sind Bücher aus der Bücherstube, die Sie auch in der Bücherstube erwerben können. Sie können sich da gerne umgucken, es sind einige Bücher zum Thema Gebet, sonst ganz allgemein, wenn Sie irgendwas wissen wollen vom Inhalt, dürfen Sie mich gerne fragen. Was ich Ihnen heute Abend empfehlen möchte, ist Evangelisation und Gebet. Das geht nicht nur um Evangelisation, eigentlich ist es ein Heft, das das Thema des Gebetes für die Gemeinde beschreibt, die Bedeutung des Gebetes für die Gemeinde. Und wenn Sie einen Pastor oder eine Pastorin haben, die mit Gebet nicht viel anfangen können, das soll es ja geben, dann bringen Sie ihnen das kleine Büchlein mit vom Gebetsseminar und schenken Sie es Ihrem Pastor, Ihrem Gemeindeleiter, Ihrer Gemeindeleiterin und fragen Sie dann 14 Tage später mal nach, ob es auch gelesen hat. Ja? Und lassen Sie nicht locker, bis sie sagt, ich habe es gelesen. Also, das wäre eine Möglichkeit. Ich habe ein zweites Büchlein geschrieben, darauf werde ich nochmal ein bisschen näher eingehen. Das Büchlein heißt Dynamische Gebetszellen, ebenfalls in dieser Ausführung. Hier geht es um Gebetstrios, wie man sie auch nennen kann. Dieses Buch ist geschrieben für Pro Christ. Das war für Pro Christ 93 Billy Graham geschrieben. Es wurde verwendet für Pro Christ 95 mit Ulrich Barzani, wird auch für 97 verwendet werden. Ich bin der Vorsitzende des Arbeitskreises Gebet für Pro Christ. Und da ist dieses Büchlein geschrieben worden mit einer Anleitung, wie wir in einer Gemeinde Gebetszellen aufbauen, die sich multiplizieren. Nicht die schön immer bei sich bleiben, sondern die sich multiplizieren, sodass nach 10 Jahren eine Gemeinde, die vorher im Gebet sehr schwach war, eine betende Gemeinde wird, wo es überall kleine Gebetszellen gibt, die auf einmal zu einer großen Gebetsgemeinschaft zusammenkommen können. Danke. Herzlichen Dank. Was wir gehört haben, wollen wir auch praktizieren. Es hat ja eine ganze Reihe Ehepaare unter uns. Schließen Sie diesen Tag mit gemeinsamem Gebet ab. Vielleicht sind Sie zu zweit im Zimmer, tun Sie das Gleiche. Darf ich Sie einladen, morgen früh um 8 Uhr zum Gebetskreis zu kommen, wenn Sie möchten. Und zwar, wenn man hier durchgeht in den Neubau links, ist ein kleiner Konferenzsaal. Da wollen wir uns zum Gebet treffen, wer das möchte, um 8 Uhr, von 8 Uhr bis 5 vor halb 9. Wie viele passen denn da rein? 50. Ja. Wir erwarten ja, dass alle kommen. Na eben, dann müssen wir hin. Ja. Wollen wir dann hier zusammenkommen? Ja, gut. Ja, wir können dann umziehen, ja. Okay, also dann gut. Danke. Ja. Um 8:30 ist dann Frühstück, das ist das nächstgrößere Ereignis dann anschließend. Und dann haben wir einen interessanten Tag vor uns. Wenn Sie irgendwas zu trinken brauchen, es wurde Ihnen bereits schon mitgeteilt, wenn Sie hier nach links gehen in den ersten Speisesaal, da stehen ja die Behälter mit den Flaschen, greifen Sie zu, werfen Sie eine Mark ein und nehmen Sie die Flasche mit. Ist jemand der Leiter der Süßwarenabteilung von Ihnen? Für die Eiskiste oder was? Wer ist der Eismann? Ah, das ist dieser junge, flotte Mann, der Eismann, ja. Der wird anschließend, wenn Sie möchten, noch die Eiskiste öffnen. Und wenn Sie das möchten, gehen Sie in diese Richtung. Kurz vor dem Speisesaal links ist die Eistruhe. Haben Sie noch, was die Nachtruhe anbetrifft, irgendwelche Fragen? Fehlt Ihnen das Bett, Bettwäsche oder jemand, der Ihnen eine gute Nachtgeschichte erzählt? Das könnte ich übernehmen. Ja, brauchen Sie nicht. Das Ihnen fehlt das Zimmer. Ja, dann sind wir gespannt, ob wir eins haben für Sie. Bestellt ist es ja. Also warten Sie dann bitte gleich draußen im Foyer, dann werde ich mal sehen, was da zu machen ist. Wir schließen mit einem Lied. Die Melodie ist sehr einfach, einige kennen sie wahrscheinlich. Singen Sie einfach mit. Lasst uns gehen in sein Haus, sammeln uns zu ihm und beten an. Lasst uns gehen in sein Haus, sammeln uns zu ihm und beten an. Ich habe vergessen, eine Flasche umzustellen. Ja, ja. Nimmst du eine mit? Du weißt, wo der Kritikkiste ist. Ich habe es gesehen. Ja, nimmst du eine andere Kiste.